Am 4. Mai seien sich die Teilnehmer des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas im Großtheater Pyongyang die Revolutionsoper Ich sehe den Triumph der Revolution an. Die Aufführenden zeigten durch eine tiefgründige künstlerische Darstellung die hohe ideologische Geisteswelt einer antijapanischen Kämpferin eindrucksvoll, die mit revolutionärer Überzeugung, dass die koreanische Revolution unter Führung von Genossin Kim Il-sung sicher triumphiert, bis zum Ende ihres Lebens unbeugsam gekämpft hatte. An demselben Tag wohnten die Teilnehmer des Parteitages im Theater Moranbong den Konzert des Staatlichen Symphonieorchesters Lied für die Partei bei.